solang ein Hauch von Liebe unser Leben in mir ist, kann ich niemals dich vergessen, denn ich weiß, was du mir bist. Doch da schau nach schönen Mädchen, die so freundlich nach mir sehen, nach den Braunen, nach den Blonden, bist du mir.